Guten Tag. Kennt ihr das, wenn ihr, wie in meinem Fall, mitten in der Nacht wach werdet, weil ihr Hunger habt? Ja? Kennt ihr das? Ich kenne das. Jawohl, ja, klar kenne ich das. Das ist ja auch gerade mein Fall. Autsch. Okay. Ich werde jetzt aufstehen. Und mal schauen, dass man irgendwie was zu essen an den Start bekommt. Eieiei, die Sache ist, eigentlich würde ich ja lieber pennen. Deswegen wäre es eigentlich cool, wenn ich irgendwas hätte, was jetzt irgendwie schnell geht. Habe ich aber nicht. Das ist die Sache nämlich so. Ich pfeife finanziell gerade aus dem letzten Loch. Aber ist nicht so schlimm, weil in ein paar Tagen kommt Gehalt, aber trotzdem. Fast jeden Monat dieselbe Scheiße. Also quasi, ja, gut, würde hinkommen, wenn ich mir quasi überhaupt nichts gönnen würde, dann würde das hinkommen. Ja, die Sache ist jetzt, was machen? Also ich sag mal so, die Schubläden sind voll. Ja, aber das sind so Sachen. Ja, ich meine, ich habe hier Brot für Wraps. Ich habe aber nichts, was ich in die Wraps reintun könnte, Mann. Ich habe Brot. Entschuldigung. Ich habe Brot. Wüsste aber nicht, was ich drauf tun sollte. Was haben wir hier? Was ist das? Brunch, Tomate, Ricotta. Nein, meine Freunde. Niemals im Leben. Habe ich mir noch nicht gekauft. Gehört der Freundin. Aber ich mag das nicht. Ja? Ich mag das einfach nicht. So, ich muss jetzt mal kurz überlegen. Vielleicht kann man ja ein bisschen tricksen. Ja, dann machen wir doch mal direkt mal hier mal eine Kochfolge. Ja? Ja, gelacht, wenn man das nicht irgendwie hinkriegt. Ich positioniere das Handy einfach mal hier hin. Ich hoffe, ich rede laut genug, meine Freunde. So, also es sind Nudeln da. Es ist Nudeln da. Es ist Nudeln da, weißt du? So, und es sind auch passierte Tomaten da. Jetzt ist die Frage, habe ich Sachen, um aus diesen scheiß passierten Tomaten irgendwie sowas ähnliches wie eine Soße herzustellen? Wollen wir mal schauen. So, hier ist irgendeine Gewürzmischung. Was ist das? Riecht nach Hühnerbrühe. Ja. Ja, steht doch Dip Tzatziki. Aha. Ja, kann man zur Not reintun. Butter ist auch da. Ja, nichts geht ohne Butter. Ja, gut. Dann steht das Projekt, Freunde. Total krass. Ich schwör's euch, ich habe auf die Aufnahmetaste gedrückt, als ich im Bett lag. Und jetzt sind wir hier voll in the Business. So, noch mal kurz gucken, was haben wir hier? Bambussprossen. Mais. Hartkäse sogar. Aber da brauche ich jetzt nicht. Also, okay. Gut. Let's do this. Also. Ja, Freunde. Freunde der Fünf-Sterne-Küche. Mache ich jetzt auch mal einen Podcast hier. Ja? So. Ein Koch-Podcast, was die anderen können, da kann der Keks schon längst. Also, Freunde, kurz mal das Handy umpositionieren Richtung Herd. Dann wollen wir mal schauen. Cool, kalte Bratkartoffeln, kann man die eigentlich noch essen? So? Kann man essen, schmeckt aber scheiße. Okay. Brauche ich einen Topf? Freunde, ey, ohne Witz, wenn ihr wüsstet, wie viel Uhr gerade ist, ihr würdet mir den Vogel zeigen. Deswegen bleibt das erstmal ein Geheimnis. So, also, Basse. Der Topf. So. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt gerade hört, deswegen lasse ich das Wasser mal kurz laufen. Ich rede danach weiter. So. Eieiei. Ich habe mich gestern, hatte ich ja in dem Podcast, hatte ich ja was getrunken, habe dann gerülpst, also was heißt gerülpst, aber aufgestoßen, sage ich mal. Und das hat man halt, wie ich schon später in der Aufnahme gehört habe, hat man das voll gehört. Da habe ich mich gefragt, ja, obwohl es dein Podcast, könntest ja rein theoretisch rülpsen und furzen, wie du willst. Aber dann habe ich mir gesagt, wir sind hier nicht bei der Bastard oder nicht beim Bastard Radio. Ja. Aber ich sag mal, ein bisschen Niveau habe ich ja auch, ja. Oh, ups, oder auch doch. Schade. Nee, kleiner Spaß am Rande, Freunde. So, ja, hab jetzt das Wasser aufgesetzt. Hab da Salz reingetan. Ja? Salz. Salz. Und ja, jetzt müssen wir das Wasser auch erstmal kochen lassen. Ne? Falls ihr nicht wisst, wie man Nudeln macht, also man nimmt sich einen Topf, tut da Wasser rein, in das Wasser kommt Salz. Und dann lässt man quasi den Topf, ja, oder das Wasser, in was man vorher in den Topf getan hat, heiß werden, bis es kocht. Das erkennt man daran, wenn das Wasser so komisch blubbert. Ja, aber wenn die Blubberblasen groß sind, wenn die klein sind, das ist noch kein Kochen, das nennt man Sieden, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, okay, Freunde? Nee, Spaß. So, ich habe mir mal kurz noch meine Brille aus dem Schlafzimmer geholt. In letzter Zeit ist es oft so, dass ich ohne Brille aus dem Haus gehe und mir dann nach einer Zeit denke, ey, so, boah, was hast du so für ein komisches Gefühl in den Augen, ja, hast keine Brille an, total seltsam, Mann. Weiß auch nicht, irgendwas scheint in letzter Zeit nicht zu stimmen. Naja. Ich ahne Böses, bin mir aber noch nicht sicher. Muss ich für mich persönlich noch evaluieren. So, okay, jetzt haben wir hier diese komische Nudelsoße. Steht hier drauf, Nudelsoße aus italienischen Tomaten mit Kräutern. Nach Original, achso, ich dachte, das sind passierte Tomaten. Krass, egal, ich tue da trotzdem noch was dran. Weil, das ist ja hier 5-Sterne-Küche, ja, und nicht hier irgendwie Gossenküche oder so. Deswegen muss man da natürlich, ups, jetzt habe ich die Soße sogar schon verschüttet. Huiuiui. Ja. Ups, oh, das war ich jetzt aber nicht, ja, das ist jetzt, die Soßentüte. Okay. Da muss ich mal schauen, wie schmeckt der Scheiß. Boah, fuck. Jetzt habe ich voll alles daneben geschüttet, Mann. Ach, du Kacke. Ich bin zu blöd, Fertigsoße in einen Behälter zu positionieren. Ich mache ein Foto und tu das mit rein. Ich mache jetzt ad hoc mache ich gerade ein Foto. Warte mal, hier so. Foto-App. So. Ja, witzig, der hat beim Foto machen, hat er irgendwie die Aufnahme pausiert, egal. Ich weiß nicht, was ich zuletzt gesagt habe. Auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade ein Foto gemacht, das weiß ich noch so. Boah, die Soße schmeckt ein bisschen kacke. Aber ich pimp die ja noch, ja, von daher. Was mir gar nicht gefällt ist, dass sie so stückig ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und aber, weil das ja hier 5-Sterne-Küche ist, werde ich den Mehraufwand natürlich nicht scheuen und da gleich mal mit Dingens, mit so einem Pürier-Mixer-Stab da durchzugehen. Ich muss mal kurz die Hände waschen. Aus irgendeinem Grund war da gerade Tomatensauce drin. So. So, machen wir den Scheiß mal. Ich überlege, ich mag es gerne, wenn meine Nudeln in Soße schwimmen. Und ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch eine zweite Packung mit dieser Soße so? Lass mich gucken, meine Freunde. Ja, Tatsache, ist da. Sehr schön. Mach jetzt eine andere Technik. um die Soße rüber zu befüllen. Ich schneide die einfach gescheit auf. Nicht so ein Schmarrn wie gerade. So. Wunderbar. Ui, das ist aber echt viel Soße, gell? Aber, naja, was soll's, Freunde, was soll's? Was soll's? Da wir hier in Schwaben sind, löffel ich die sogar noch aus, damit ich ja den eventuell 3/4 Esslöffel, die jetzt hier noch am Rand kleben, dass die ja nicht wegschmissen werden. Ja, gell? Nichts verkommen lassen, habe ich hier gelernt. Habe ich hier gelernt, ohne Witz. Schwaben sind ein so verdammt geiziges Volk, das ist so krass. Das ist so unnormal krass. Ich habe hier gerade ein Mülltonnenproblem. Oh Mann, ey. Ach, egal. Scheiße. Der Driss. So. Ein unnormal geiziges Volk. Die gönnen sich selber nichts, aber anderen noch weniger. Ja, ist so. Ich sag mal so, ich finde ja so Schwaben an sich, also an sich ja ganz sympathisch. Also die Leute so, aber die sind geizig teilweise, krass. Das ist so krass, das ist schon fast ekelhaft so. Nur wenn ich das mal so sagen darf, so. Wobei ich mir aber auch sagen habe lassen, der eigentliche schwäbische Lifestyle ist eher ein minimalistischer. Sprich, es ist, was ist das, dieser Scheiß? Warte mal. Ah ne, ich dachte gerade, es wäre ein Stück Plastik von dieser Drecksmühle hier abgebrochen und mir in die Soße gefallen, aber es war nur eine Spiegelung. Ja, genau, ist ein minimalistischer Lifestyle. Sprich, da gibt schon was aus, aber nicht so viel, aber dafür gescheit. Ja. An sich ganz löblich. An sich ganz löblich. Aber die schwäbischen Dampfer, die sind richtig komisch. Die haben zig Geräte, teure Geräte, ja, und knustern dann am Liquid rum. Das ist ungefähr so, als würde man als Raucher, ja, als würde man als Raucher irgendwie, was weiß ich, sich ein goldenes Zippo mit Swarovski-Kristallen drauf kaufen und dann Jacordia oder irgendeine Scheiße rauchen. Ja. Ich tue mal einen Esslöffel von dieser geilen Gewürzmischung da rein. Könnte natürlich sein, dass es zu viel ist, aber es steht drauf, da ist Knoblauch drin und Zwiebeln. Und man kann nie genug Knoblauch haben, Freunde. Ja, lasst euch das sagen, wir sind hier gerade in einer 5-Sterne-Umgebung. Man kann nie zu viel Knoblauch haben. Ja. Und was macht man natürlich sonst noch so in einer 5-Sterne-Küche? Richtig, furzen. So. Ich mach das jetzt einfach. Das ist mein Podcast. Ich meine, den hört ja eh kaum einer. So. Ja. Ich habe also gar keinen... Ich habe keinen Bildungsauftrag, ja? So, und jetzt um das Ganze noch zu verfeinern, die Soße, ja? Gehe ich jetzt hier hin und hau mir mal, boah, so ein richtig fettes Stück Butter. Ohne Witz mache ich die gerade ab. Dann einfach rein damit, ja? Aber komm, weißt du was? Ich hau einfach die ganze Butter rein, so. Also, das ist ja jetzt kein ganzes Stück Butter, ja? Ich bin nicht bekloppt, das ist ein halbes. Vielleicht schmeckt's geil, vielleicht nicht, aber who cares? Ich hab Hunger wie Sau, Freunde. Ich hab Hunger wie Sau. Was sagt mein Handy da? Keine Ahnung, was es gesagt hat. Irgendein Software-Update. Mal wieder! So. So, jetzt mache ich die Soße auch schon mal an, beziehungsweise den Topf, wo die Soße draufsteht, damit die Pudding was schmilzen kann und danach ratatatata baller ich da mit dem Rührmixer noch durch. So, das Wasser kocht, Freunde. Hier haben wir hier die alten Qualitätsnudeln, so. Hier, wie heißt die? Fusilli. Also, ich hab keinen Bock auf Spaghetti gehabt. Deswegen Fusilli. So, jetzt. Und machen wir mal, keine Ahnung, noch so eine dreiviertel Tüte. Sollte zwar weniger werden, aber upsala, jetzt ist es halt so. Jetzt ist das halt so. Aber ich habe aber auch Hunger, ich könnte ein ganz Schwein mit Elefant fressen. So. Jetzt kann ich hier nebenbei noch ein bisschen Ordnung in der Küche machen. Hier noch irgendwie eine Schüssel rum. So, schmeckt das, wenn ich hier Zitronen rein tue? Ich probiere es einfach mal. So, hey, das blubbert ja voll. Das hätte ich besser nicht gemacht. Scheiße. Ja, ohne Witz. Scheiße. Das sieht jetzt so ekelhaft aus, wenn er hier mit diesem bisschen Zitronen sagt. Ey, ich hoffe, man schmeckt den gleich nicht von oben. Eieieiei. So, Spülmaschine. Aber könnte ich auch mal anmachen. Mache ich jetzt auch. Gleich. Oder? Gucken wir mal rein. Oh ne, da ist noch ein bisschen Platz. Ist noch ein bisschen Platz. Gucken wir mal, was wir reinkriegen. So. Ein Glas. Die Zitronenpresse. Ah ne. Ich habe schon benutzt heute. Gestern. Ja, ich steuere hier rein. So. Jetzt muss ich mal kurz das Wasser anmachen. Sorry, Leute. Oh, ich sehe gerade, meine Nudeln fangen an überzukochen. Ich muss da intervenieren. So. Geschafft. Gefahr abgewendet. So, jetzt haben wir hier noch. Ah, das, ich hasse es. Ey, ohne Witz. Und ich schwör's euch, ich bin's nicht. Aber diese Küche immer so aussieht wie Dresden 45. Aua, kriege ich so. Ich gewalt einer an Rappel. So. Na komm, tu mal hier so einen scheiß Spülmaschinentab noch rein. Oh, du willst, die Soße sieht gerade so ekelhaft aus. Ich hoffe, die schmeckt noch. Ey. Wenn ich die jetzt verdorben habe mit diesen kleinen Spritzer. Zitrone, ne? Also wenn die so schmeckt, wie die aussieht, ja, dann gute Nacht. Und ich mach die Spülmaschine später an. Nicht, dass hier noch mehr Geräuschkulisse einfach ist. Muss ja auch nicht sein. So. Ach, Freunde. Ich hab jetzt so scheiß Rauchmelder. Die gehen immer los, wenn ich dampfe, ja? Und die Sache ist, man kann die nicht einfach abklemmen, weil da ist eine Plombe. Und sobald die Plombe irgendwie kaputt geht, dann bekommen die Leute, die ist da, kennt ihr bestimmt auch, bekommt dann eine Meldung und schicken dann einen Techniker vorbei. Also. Und das kostet Geld. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe die jetzt mal provisorisch ein bisschen abgeklebt, zumindest im Wohnzimmer, damit da halt nicht permanent was losgeht. So. Ja, ich glaube, die Soße taugt. Aber, boah, ich bild mir gerade voll ein, dass die voller Zitrone schmeckt. Ich hoffe, das ist gerade nur Psyche. So, jetzt nehme ich hier noch diesen tollen Pürierstab. Ohne Witz, hier ist ein Platz. Ich raste aus. So, geht der? Jawohl. Dann werde ich die jetzt mal hier zerhacksen. Ich mag das nicht, wenn so Tomatensauce so stickig ist. Da kriege ich einen Anfall. Ja, Freunde. Was geht eigentlich bei euch so, ja? Was ich meine. Es sind irgendwie so viele Podcasts gekommen in letzter Zeit. Also ich habe ja noch nie viele Podcaster gehört. Ja, das hält sich ja echt in Grenzen. Aber mittlerweile, ihr habt irgendwie so was viele Formate. Das ist echt unheimlich. Habt ihr nichts Besseres zu tun oder was? Nicht Spaß. Nee, krass. Aber das würde mich mal interessieren. Das wäre jetzt auch wirklich mal cool, ja, wenn da mal wirklich auch mal Resonanz kommt. Ja, normalerweise ist das ja so, ich stelle ja eine Frage, ja, und bitte quasi darum, dass man mir auf Twitter antwortet. Weil ich weiß, dass, ich sag mal so, die, wo mich die Antwort interessiert, die habe ich auf Twitter, da sind wir vernetzt. Ja. Und ich weiß auch, ein paar Leute schauen sich die Folge an. Ich kann natürlich nicht sehen, wer. Aber ich weiß, ein paar Leute gucken das. Aber immer, wenn ich irgendwie frage, so, hey, das und das, schreib mir mal bei Twitter oder so, da kommt nie was. Finde ich ein bisschen, nicht so schön. Ja. So. Oh, die Soße, die sieht jetzt gut aus. Jetzt sieht die gut aus. Naja, auf jeden Fall, meine Frage wäre eigentlich, schmeckt gar nicht so geil. Wo nehmt ihr quasi die Motivation her, um so mega regelmäßig Podcasts zu machen, teilweise auch so, so recherchierte Formate? Nehmt jetzt einfach mal, komplett willkürlich jetzt Face of Death. Ja? So, was habe ich denn hier? Oh, was ist das denn? Ein Stück Mozzarella. Wie lange ist denn der haltbar? Bei Milchprodukten bin ich immer total pingelig. 15.01. Ne, den esse ich nicht so. Ich tue ihn trotzdem in den Kühlschrank, weil ich habe eine Schwäbe im Haus. Und da weiß ich nicht, wie das da mit Milchprodukten gehandhabt wird in so einem Fall. Also ich esse es auf jeden Fall nicht. Ja. Ich habe keinen Tomatenmark. Ich hätte schwören können, wir hätten Tomatenmark. Gut, haben wir halt nicht. Muss halt anderweitig klarkommen jetzt mit der Soße. So. Ich weiß, also sie schmeckt nicht scheiße. Hm. Nee, scheiße schmeckt die nicht. Aber, das ist krass. Hi, der Bibsch. Tun wir nochmal ein bisschen hier von dieser geilen Gewürzmischung rein. Alter, die taugt mir richtig. Dip Tzatziki. Ohne Glutamat. Zutaten: Knoblauch, Zwiebel, Meersalz, Pfeffer, weiße Petersilie. Bereiten Sie Ihre Dips zum Grillen. Das ist der Text abgerissen. Ich vermute mal Fondue-Gemüse selber zu. Zubereitung: 1 Esslöffel Gewürz in 150 Gramm Creme Fraiche. Ich habe aber jetzt kein Creme Fraiche. Ja, fuck the establishment, man. Ich nehme kein Creme Fraiche, ich nehme Tomatensoße. Ja, ich war schon immer ein Rebell. Ne? Ah, Leute, ich habe Krimi-Dinner am Wochenende. Erstes Mal, wir sind eingeladen von einer Schulfreundin von mir. Und da bin ich gespannt. Ich spiele da einen Vampir, aber so ein Typ, der mit nix was am Hut hat, dem eigentlich alles scheißegal ist so und der einfach macht, was er will. Da meinte meine Kollegin so, ja, ich glaube, die Rolle, die wird echt gut zu dir passen. Ich so, ich glaube auch. Muss mir halt nur noch ein paar Klamotten besorgen, weil ich würde den gern so als Rebel-Rocker würde ich mich gerne anziehen. Ich glaube, das passt ganz geil. So, jetzt muss man gerade die Nudeln testen, so, ob die schon fertig sind. Dafür brauche ich eine Gabel, natürlich nur aus Gold. Ne? Wie gesagt, 5-Sterne-Küche, da ist auch das Besteck dementsprechend. So. Aua, heiß. Oh, nee, Gino, danke, ich werde. Ja, wir haben leider kein Zeitgefühl. Mist, wie kriege ich denn jetzt die Soße was dicker? Mir fällt leider nichts anderes ein, als jetzt eventuell einfach runter zu reduzieren. Ich hätte natürlich am liebsten Tomatenmark reingeballert, weil das ist nämlich das, was auch noch gerade fehlt. Dieser geilere Tomatengeschmack. Aber ich habe doch keine ganze Tube Tomatenmark letztes Mal verballert. Und wenn ja, bei was überhaupt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich kann mich dran erinnern, dass ich das Tomatenmark letztes Mal benutzt habe. Ah, hier ist... Ah, nee, doch nicht. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, für was. Kann mich nicht mehr erinnern, für was. Naja, schade. Ja, wie gesagt, also hier so ein 17-Sterne-Koch wie ich, der lässt sich da schon was einfallen. Ne? Der lässt sich davon nicht unterkriegen. Ja? Nur, ich kann ja nebenbei noch mal ein bisschen weiter die Küche aufräumen. So. So, das kann dahin. Wart ihr schon mal auf dem Krimi-Dinner? Das würde mich mal interessieren. So. Und wie läuft das überhaupt? Ich habe gar keinen Plan, wie das abläuft. So. Ich habe nur so gefragt, ich so, also die Rolle, fängt die an, wenn wir mit dem Essen anfangen oder quasi, wenn ich an der Tür klingel? Ja, dann geht's schon los. Ja, okay, Freunde. Ja. Ich habe mir gar keinen Text überlegt. Ich habe mir die Story an sich auch noch gar nicht so, also ich habe mir die schon durchgelesen, aber ich habe die noch nicht so komplett verinnerlicht, sage ich mal. Habe halt eher nur Gedanken drüber gemacht, wie ich quasi meinen Charakter spielen könnte. So. Komm jetzt, reduziere runter, du Säuse, du. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Das macht bestimmt total Bock so. Das ist jetzt am Samstag. Bin ich echt mal gespannt. Boah, aktuell sind angeblich laut meinem Handy minus 10 Grad draußen. Ich habe gerade das Fenster aufgemacht, kurz den Kopf rausgesteckt. Ich glaube, das ist sogar wahr. Ist echt kalt. Egal. Ich habe die Dunstabzugshaube nicht angemacht, damit man halt was versteht. Weil ich glaube, die Geräuschkulisse, die wäre auf Dauer zum Zuhören ein bisschen scheiße. Deswegen, jetzt mache ich mal kurz das Fenster auf. Ja, so. Nudeln müssen gleich fertig sein. Nee, noch ein bisschen. Ist mir noch ein bisschen zu hart. So, bevor mir jetzt die ganze Bude auskühlt, mache ich das Fenster dazu. Eieiei. Ey Leute, was war die früheste Uhrzeit, wo ihr mal gekocht habt? Also ich glaube, so früh habe ich noch nie gekocht. Also jetzt, klar, schon mal eine Pizza oder so reingeschmissen, aber das ist ja jetzt... Das ist ja nur ein 3-Sterne-Niveau, ne? Das ist ja hier ein 28-Sterne-Niveau, das ich gerade hier mache. So. Also sowas habe ich noch nie gemacht. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Gott, Gott, Gott. Ja, schade mit der Soße, ey. Tomatenmark hätte der jetzt vielleicht gut getan. So. Ja, ich weiß nicht, was ich zum Verdicken jetzt noch nehmen könnte. Egal, ich mache jetzt auch keine Experimente. So. Bin froh, dass das mit der Zitrone da gimpflich ausgegangen ist. Da bin ich echt froh drum. Ich muss mir mal angewöhnen, also wenn ich jetzt öfter wieder irgendwie Podcasts aufnehmen will, dann müsste ich mir mal angewöhnen, mal wieder mein Zoom zu nehmen. Aber es ist halt auch mit dem Handy so gechillt irgendwie. Vor allem könnte ich dann mal auch Folgen aufnehmen, wenn ich unterwegs bin, weil wenn ich in ein Handy reinquatsche, das juckt draußen keinen, wenn ich dann mit so einem Zoom ankomme. Dann denken die Leute auch, was ist mit dem los? Obwohl mir sowas in der Regel eigentlich auch scheißegal ist. So, die Nudeln, die passen mir jetzt. Kurz mal abgießen hier. So. Bin ich mal gespannt hier. Zack. Und raus mit euch, ihr kleinen Kitzschlicher. So. So. So. Aua, das ist alles so heiß, wenn man kocht. Ich hasse das. Warum kann man nicht, ich meine 2015, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, ja? Warum kann man Essen nicht dehydrieren, so wie in Zurück in die Zukunft? Zurück in die Zukunft 2. Da haben die so eine kleine Mini-Pizza, dieses Dehydrier-Ding getan, auf einmal, bam, kommt da voll die krasse Pizza raus. Warum gibt es sowas heute nicht so? Weißt du, sowas muss es geben. Die Leute, die heulen immer wegen dem Hoverboard. Es gibt das Hoverboard nicht so. Nein, Mann, das ist viel relevanter. Das wäre viel geiler, wenn es sowas gäbe. So. Ich mache jetzt auch hier Erbse hochkant anrichten. Da mache ich jetzt auch gleich ein Foto von. So. Ich mache jetzt richtig Erbse hochkant. So. Die Soße dezent drüber drapieren. Upsala. So. Und jetzt mache ich hier noch so richtig Kochsendungs-Style. Mache ich hier noch so. Bam, bam, so ein Teller an, also zack, zack, mit der Soße, so richtig, richtig gut. Und, ja, das Auge ist ja mit jetzt, ja, mach ich noch so geil, wie heißt das hier, das ist ja kein Parmesan, das ist ja einfach so Hartkäse, ja, einfach Hartkäse, genau, Hartkäse, mach ich jetzt auch noch drauf, zack. Mag ich zwar eigentlich nicht, aber so fürs Auge, so. So. So, dann machen wir mal kurz ein Foto von dem Shit. Einen Moment. So, wo haben wir denn hier? Foto. Foto, da ist Foto. Schöne Sache. So, gerade Foto gemacht. Habe jetzt wieder gelabert, obwohl ich eigentlich wusste, dass die App stoppt, wenn ich jetzt die Kamera öffne. Aber egal. Ich nehme jetzt wieder eine vergoldete Gabel. Ich wollte irgendwie gerade vergoldete Limo sagen, aber nicht ganz, Freunde. So, ich würde sagen, ich setze mich mal kurz an den PC hier. Mach mal hier ein bisschen kurz was Licht beim Essen. Und dann esse ich und laber einfach weiter. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mal generell mir ad hoc, oh, schmeckt gar nicht mal so gut, was ich hier gemacht habe, aber, ja mein Gott, na gut, der Käse, der ist auch echt, der ist richtig scheiße, so, naja, Aldi halt, ja, also Aldi ist nicht immer gut, ne, gibt's da, Leute sagen es immer, ja, Aldi, ne, ist günstig, aber halt kein Billigzeug, das stimmt nicht. Das ist schon echt viel Mist, den die auch verkaufen. Zum Beispiel die Wurst aus hier aus dem Kühlregal. Niemals. Oder das Brot von denen ist auch scheiße. Half! Oh. Heiß, heiß. Oh, mein Handybank. Gerade ein bisschen besser positionieren. So. Und zwar nehmen wir mal, genau, ich wollte ja mal kurz schauen mit Post, mit der Podcast-Landschaft. Nehmen wir doch einfach mal The Face of Death. Krasse ist, bam, findet man direkt bei Google. Man googelt einfach Face of Death Podcast, bumm, ist da. Ja gut, das ist schon sehr eindeutiger Suchbegriff. Aber nehmen wir doch mal. Hier sind 46 Folgen mittlerweile, ja? So, die 46. Folge ist, Moment mal, irgendwie bin ich jetzt gerade irritiert. Also ich habe schon länger nicht mehr reingehört, aber wer zum Teufel ist Bella und wo ist Klaus? Ab der wievielten Folge ist das denn schon so? Mal schauen hier. Mal kurz reinhören. Mal kurz mal die Kopfhörer auf hier. Moment. Ah, da ist der Klaus noch in Michael Torme ist der Klaus noch. Hast du auch noch? Hier Maria Börgel. Obwohl, du bist ja auch noch. Ja, aber, was? Ich bin jetzt überfordert. Ich habe jetzt ein paar Folgen schon reingehört, aber 46 Folgen. Die 46. Folge ist rausgekommen am 5. Februar. Also vor, ja, 9 Tagen. So. Die erste Folge ist rausgekommen. Lass ich mal kurz mal schauen hier. Kann man hier nicht irgendwie. Wo haben wir denn hier ein Archiv? Ach ja, hier. Ich hätte einfach ins Archiv gucken können. Die erste Folge ist rausgekommen, dann logischerweise im März 2016. So, sprich, das Ding gibt es knapp 2 Jahre und dann. Und das ist ja ein recherchierter Podcast mit 56 Folgen. Das ist schon krass. Wo nehmt ihr die Motivation her? Ganz ehrlich. Ich meine, ich glaube, das Recherchierteste, was ich je in meinem Podcast gemacht habe, war, dass ich ein Buchrücken von einem Buch vorgelesen habe zur Einleitung. Und zwar die erste reguläre Folge hier auf dem neuen Podcast. Ich finde das krass. So. Knüpfen wir uns mal den nächsten vor. Nehmen wir mal den guten Kai. Aha. Der gute Kai. So, jetzt hat. Der Kai hat vor 10 Tagen seine 291. Folge hochgeladen. So. Und jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wann hat der gute Kai denn angefangen? Müssen wir doch mal gucken. Man muss dazu sagen, der Kai, der macht ja natürlich nicht nur das Format, der hat mehrere Podcast-Formate. Ne? So. Der Kai hat angefangen. Boah, da muss man aber lange scrollen, Am 15. August 2012. Das ist, sagen wir mal, 6,5 Jahre her. Das ist, wenn ich jetzt kurz im Kopf überschlage, sind das. Nee, ich bin gerade nicht in der Lage, über den Kopf zu überschlagen. Obwohl, wenn man jetzt rundet, 300 Folgen in, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall viel, auch viel. Woher nimmst du die Motivation, guter Kai? Nur mal schauen, noch andere Sachen. Was sind hier, achso, da gibt es noch, den kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Gut, dass ich mal vorbeigeschaut habe, Kollege. Den Blablabla-Podcast, so? Laber-Podcast. Wie ist denn da das? Okay, ich kann mich schon denken, was es ist. Aber da muss ich nachher mal reinhören. Da kann ich mir jetzt gerade, ich weiß schon, was ein Laber-Podcast ist, aber da muss ich trotzdem mal reinhören, wie das jetzt in dem Fall hier funktioniert. Ja, geil. Super Sache. Wen haben wir denn noch? Nehmen wir doch mal das fruchtfarbige Mini-Fahrrad. 245 Folgen hat der gute Daniel. Auch vor 10 Tagen, nee, vor 11 Tagen die letzte Folge hochgeladen. Das sind jetzt auch wieder hier zwei Sachen. Erstmal der Käsekeller-Podcast. Und der Krümelschubler. Das sind auch von mir, den habe ich nicht mitbekommen. Machen wir mal direkt reinhören gleich. komme ich doch nicht mehr ins Bett nach dem Essen. Aber bei Essen, ich muss mal hier wieder kurz mal was essen, sonst wird das noch kalt. Hier mein geiles Zig-Gänge-Menü. Nehmen wir mal. Also wie lange ist der Daniel denn schon dabei mit dem Brombeerfalt? Also 245 Folgen aktuell. Wollen wir denn hier das Archiv, Kollege? Kollege, wo ist das Archiv? Dann, auch keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das kann ich ja gar nicht gucken. Wie lange bist du schon dabei? Ja, Mai. Obwohl, wenn ich einfach das RSS-Feed lade. Kurz mal öffnen. Ja, super. Ist natürlich im Editor. Ist es nicht formatiert. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Aber ich weiß ja auch so. Dass da regelmäßig was kommt. Aber jetzt hier Käsekeller. Finde ich jetzt. Achso, okay. Okay. Ich glaube, ich weiß, worum es geht. Es geht quasi darum, quasi ein Tasting vor dem Mikrofon zu machen. Aha. Mein Gedanke war, oh, hat er jetzt angefangen zu, wie sagt man, zu käsen? Wenn jemand Käse macht? Ja, geil. Ist ja eh ein Feinschmecker, der gute Daniel, ne? Ein Krümelschubler ohne Konzept und Plan. Ja, das könnte auch meine Podcast-Überschrift sein, so. Ja, ich muss mir später einlesen, was das ist. Krümelschubler. Was heißt das? Krümelschubler. Also. Ich weiß es nicht. So. Jetzt müssen wir uns noch den guten Klaus noch vorknüpfen. Ich weiß nur, dass das Backhaus Podcast Imperium gewachsen ist. Ich dachte gerade schon wieder, ich hätte Plastik im Essen. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Ne? So. Was haben wir denn hier? Ist die letzte Folge, oh ja, vom 7. Februar. Das sind ja. Ich blick das gar nicht. Ich blick das jetzt gerade gar nicht. Das ist ja nicht. Das sind ja nicht alle Folgen, die du jemals produziert hast. Ich bin gerade irgendwie kognitiv nicht ganz in der Lage. Ja. Das hier noch zu verstehen, Freunde. Was wollte ich? Ich wollte gerade was sagen. Ich wollte gerade was sagen, das hatte mit Alkohol zu tun. Ah ja, genau. Wenn mal irgendwie, also wenn ihr, also ihr wisst ja, wen ich an Podcasts höre, ja. Und wenn ihr mal irgendwie in der Nähe seid, was weiß ich, irgendwie einen Klaus in München besuchen geht oder so, lasst mich das mitbekommen. Ich würde da gerne anwesend sein. Ich habe einen guten Klaus auch schon mal getroffen vor. Klaus, wir haben uns getroffen. Warte. Ach nee, ich wollte noch gerade wieder im Versuchslabor gucken. Aber da hatten wir ja nur geskypt. Genau, da hatten wir nur geskypt. Das war ja gar nicht, wo wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, wir hatten doch was aufgenommen, oder? Als wir uns getroffen haben. Da im Biergarten. Ich hatte von dem Augustiner Edelstoff auch noch voll den heftigen Kater. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dann dachte ich, das hätte am Bier gelegen, aber dann habe ich es irgendwann nochmal gesoffen und dann ging eigentlich alles klar. Also, na, voll komisch. Ach, Freunde. Ach, gerade eingefallen. Eigentlich wollte ich jetzt gerade die Sache beenden mit dem Podcast stalken, aber der Bobson Bob, den habe ich ja noch gar nicht analysiert, ja. 453. Folge, vor 3 Tagen hochgeladen. Wann war die erste? Mal hier ins Archiv reinschauen. Wobei ich aber auch das Gefühl habe, dass gerade auch beim Kai das erste Folge nicht erste Folge hieß. Ich meine, ich habe mir die erste Folge vom Kai, glaube ich, nicht angehört, aber sie heißt der Neuanfang. Das suggeriert mir irgendwie, dass es da schon mal was gegeben haben muss. Oi, der Bob ist aber schon, der Bob macht das ja jetzt schon, ja, 6 Jahre. Ist jetzt im 7. Jahr. Heiliges Blechel. Leute, was? Krass. Und der Witz ist, man kann euch auch immer zuhören irgendwie. Ja, es ist nicht so, dass man sich denkt, labert der für einen Driss, ist das jetzt langweilig, so. Das ist gerade beim Daniel ist das krass. Wenn der von seiner Arbeit erzählt, dann kommt in mir das Gefühl auf, ey, Busfahrer oder Reisebusfahrer ist der beste Beruf der Welt. Hammer. Ohne Witz. Das ist wirklich so. Keine Ahnung. Irgendwie komisch, aber ja. Aber ja. Ihr habt irgendwie mal was zu erzählen. Ich habe gar nichts zu erzählen. Guck mal, ich bin so erbärmlich. Ich fresse hier früh morgens irgendwelche Nudeln. Und rede darüber, über das, was ich gerade so geredet habe. Krass, Mann. Ich kann mich gerade irgendwie auch gar nicht mehr dran erinnern, über was ich so gepodcastet habe vorher. Also auf meiner alten Podcast-Plattform. Ich kann mich an die Rage-Folgen sehr gut erinnern. Aber was ich sonst so, ganz ehrlich, was ich sonst so, ich habe keine Ahnung, Mann. Ich habe echt keine Ahnung. Ich könnte mal kurz ins Archive gucken. Ob da meine Seite, meine alte, eventuell irgendwie gegrabt wurde. Jawohl, eigentlich schon. Ja, Top-Level, ja, genau hier, 2015. Ey, hat sich die Adresse eigentlich irgend so ein Schmarotzer Bot registriert? Nee, ist so scheiße, die will keiner. So, gucken wir uns mal kurz die Snapshots an. Was heißt wir gucken? Also ich schaue. Ah ja. Genau, ich sehe gerade, ich hatte mal eine Zeit lang ein bisschen geblockt. Genau, da hatte ich einen Test gemacht. Genau, meine Loot-Chest. Genau, über Mangas hatte ich dann noch was gemacht. Mangas. Da habe ich eine eine Rezension über Project Cars gemacht, mich darüber ausgelassen, dass sich Leute darüber beschwert haben, dass Geralt aus dem Game The Witcher nicht schwul genug ist oder zu hetero, keine Ahnung. Na, da war was. Was haben wir dann noch? Irgendwann muss dann der Zeitpunkt gewesen sein, wo ich dann gewechselt bin. Ja, okay, eine Buchrezension. Und gerade mal im August müsste er auch sein, August 2015. Ne, das ist immer noch eine Rezension. Rezension über Icarus. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das Buch gelesen habe. So what? Okay. Hier kommt jetzt ein Fehler in der Qualtime bei dem Screenshot. Aber. Jetzt habe ich es. Am 30.08.2015 habe ich die gemacht, die erste Folge. Kann man die MP3s abspielen? Ja, der wäre zu cool gewesen. Ach, schade, ey, die Folge wäre jetzt cool, Mann. Busfahren mit Rentnern. Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was ich da palabert habe. Und in was für einer Laune auch. Die würde ich gerne hören, ne? Ja, dann habe ich es ja irgendwann dann dicht gemacht, die Website. Genau, 10.02. 2016. Wie war das? Sammelkarten und Konzentration hieß die Folge. Aber da muss ja danach noch mehr gekommen sein. Weil danach kamen ja erst die Rage-Folgen. So. Danach. Ja gut, dann hat er da nicht mehr gecrawlt. Das gute Archive. Oh Mann. Ich hab den Teller immer noch nicht leer. Ja. Was haben wir hier noch? Ne, da ist nichts. Magic Einzelkarten, Abschlussprojekt, Urlaub. Ja gut, und danach ist die Seite nicht mehr gescheit gecrawlt. So. Aber ich finde die Lösung jetzt mit dem kostenlosen WordPress finde ich eigentlich ganz schnieke. Hier mit Archive.org, dass ich ja die MP3s hochladen kann. Ist ganz geil. Weiß ich gerade nicht, bei WordPress, da ist man ja auch so streng limitiert generell im Speicherplatz. Ich denke jetzt gerade an die Fotos, die ich ja hochladen will. Ah, 300 GB gibt's. Ja, easy, da kann ich ja die Fotos auch noch hochladen. So. Ja. Ja, cool. Ich finde es so quasi. Also, ich bin eigentlich schon immer so ein Fan. Ja, ich habe schon gerne eine eigene Domain und all sowas, ne? Aber wenn sowas jetzt komplett kostenlos ist, das ist auch schon cool, weil ich habe jetzt auch lange nichts mehr gemacht und es hat mich halt einfach nichts gekostet. Ja, eigentlich ganz gut. Und ich bin halt ein bisschen anonymer. Ja, ich habe keinen Bock, dass jeder Spack wo bei der Danik irgendwie herausfinden kann, wo ich wohne. Es gibt ja nicht nur normale Menschen auf der Welt. Was heißt nicht nur, fast kaum. Und ja. Ach, keine Ahnung, warum ich das jetzt überhaupt erwähnt habe. Auf jeden Fall ist es gut, dass es kostenlos ist. Wobei eigener Webspace ist natürlich schon immer nice. Also wenn du wirklich so die Kontrolle über deine Daten hast, aber andererseits die Wahrscheinlichkeit, dass WordPress von heute auf morgen verschwindet, ist halt auch gering. Und wenn dem irgendwann mal so sein sollte, dann bekommt man rechtzeitig genug mit, dass man sich da seine Daten runterziehen kann. Und das Archive, Internet Archive, wäre ein bisschen am Thema vorbei, wenn die offline gehen würden. Ja. Ich glaube, wer steckt denn dahinter? Das ist doch irgendeine amerikanische Uni, oder? Verwechsel ich was. Ich dachte, das wäre von der Uni. Naja, egal. Egal, Freunde. So, die letzten Nudeln hier auf dem Tisch, Mann. War unterm Strich gar nicht so schlecht. Die Soße so. Das ist aber wirklich so. Hau an irgendwas, schön Butter und Knoblauch dran. Schmeckt geil. Boah. Nicht unbedingt geil, weil die Soße war jetzt nicht geil. Ne? Aber ist schon eine schöne Sache. Butter und Knoblauch. Oh man. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück nochmal in die Küche. Dann manchmal was zu trinken. Und ein paar abschließende Worte. Eventuell. Wisst ihr, was eure längste Podcast-Folge war? Also, ich weiß es bei mir jetzt nicht. Aber, ich glaube, eine Stunde hatte ich, glaube ich, nicht so oft. Obwohl, noch ist es auch noch keine Stunde. So, mal kurz was zu trinken machen. Geilen Soda-Stream. Ich finde das so geil. Gerade weil hier in Augsburg das Leitungswasser, das geht echt klar. Was heißt hier? Klar, ne? Ich meine, wir sind in Deutschland. Natürlich haben wir sauberes Wasser, ja. Aber jetzt, wenn ich jetzt in Köln wohnen würde, ich würde da kein Leitungswasser trinken, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Und das Wasser in der Wohnung von meiner Freundin in München damals, da war das Wasser, das sah, also es war schon scheiß krass kalkig, muss ich echt sagen. So. So. Ja, nach dem Essen. Ist ja so eine Zigarette eigentlich immer ganz geil. Aber ich habe gerade keine. Und ja. Habe auch kein Bargeld hier so. Das ist doppelt scheiße. Und dreifach scheiße ist, dass ich einen riesigen Tomatensoßenfleck gerade auf dem Pullover habe. Oh shit. Schnell weg damit. So. Muss eh in die Wäsche. Scheiße. Ja, Dampfen ist zwar schön und gut, also man kommt mit dem Dampfen schon irgendwie nikotinmäßig durch den Tag und so. Aber gerade nach dem Aufstehen und nach einem richtig großen Essen, da die Kippe, puh. Da kann die Dampfe echt nicht so mithalten. Klar, ist Kopfsache, ne? Ich meine, wenn ich jetzt dampfen würde, was ich nicht tue, weil meine Akkus laden gerade und ich habe meine anderen Akkus, die sind schon in so kleinen Transportboxen verpackt. Ich habe jetzt gar keinen Bock, da diesen Schüssel da zu machen. Deswegen schmachte ich jetzt einfach so. ja. Wie gesagt, das sind wirklich, das sind die schwierigsten Kippen. Die morgens und die nach dem Essen. Es sind auch, also es sind sehr vielen Dampfern geht das so. Gerade den, die Dampfer, die ich so kenne, die sind teilweise schon seit 2-3 Jahren dabei. Aber diese Kippe morgens nach dem Aufstehen zum Kaffee kriegen die nicht weg. Gibt da einen recht einfachen Tipp, man holt sich einfach ein zweites Gerät. Ich meine, okay, was heißt zweites Gerät? In der Regel, jeder Dampfer hat, oder die meisten Dampfer haben mehrere Geräte. Ja, quasi, was ich sagen will, ist eigentlich, dass man sich quasi eine Dampfe besorgt oder fertig macht, die dann nur für morgens ist. Und da ist halt ein Liquid mit extrem viel, ich hätte jetzt beinahe Kokain gesagt, mit extrem viel Nikotin. Und ja, dass man die, das dann halt dampft. Aber das ist halt auch so eine Willensgeschichte. Gell? Ich meine, klar, es macht einen Unterschied, wenn man irgendwie 3 Milligramm dampft und auf, und morgens auf einmal 18 Milligramm Nikotin. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Aber der Wille halt, ja, der Wille, das ist halt das Schwierige. Wie mit so vielen, was mit dem Rauchen zu tun hat. Naja, so Freunde, wird jetzt langsam echt lang. Wir sind jetzt hier über eine Stunde und so. Ja, ich mache das jetzt so. Ich gucke, dass ich die Datei auf dem Rechner kriege und dann wird die durch auf Pfannig gejagt und dann gibt es wieder was zu hören. Bis dann, meine Freunde. Ciao.